selbst, dass du bist. Allein, ein Wert in der Zeit, der aber nur besteht, weil du unter deinesgleichen lebst. Als Individuum auf Papieren und Datenträgern existierst, die dich seit Jahrtausenden dokumentieren. Also, sprich nicht, ich habe jetzt genügend, und welches Unheil kann mich überkommen? Der Stolz, die Erfindung, der Ehre-Mensch. Das Vehikel-Individuum besser zu verstehen, wurde von Menschen, deren Axonen anderer Galaxien denkt, abgelöst. Also, sprich nicht, wohl an. Ich habe erreicht, was ich mir wünschte. Was soll mir jetzt noch fehlen? Und mit deiner Anwesenheit ein Wert in der Zeit, der aber nur besteht, wenn du bei deinesgleichen liest und verstehst. Was brüstet sich der Mensch aus Staub und Asche? Er, dessen Leib lebendig in Verwesung fällt. Der Herr verwischt die Spuren der Nationen, schlägt ihren Wurzelspross ab bis auf den Boden. Der Stolz, die Erfindung, der Ehre-Mensch. Das Vehikel, Individuum besser zu verstehen, wurde vom Menschen, deren Axonen anderer Galaxien denkt, abgelöst. Trauerkleider waren schmucklos und wurden zerrissen getragen. Man soll darüber nicht spotten, weil Gottes Fügung dahinter steht und deshalb jeder ins Unglück geraten kann. Thank you.